Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Ey, wenn die ersten Blätter fallen und der Herr bald Einzug hält, wird es unruhig in den Ställen, weil jetzt die Entscheidung fällt. Die Entscheidung, welches Schweinchen darf's denn sein? Meistens das, das gut genährt ist, meistens das ganz fette Schwein. Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Es ist reichlich dafür, jeden Fresh die Net zum Schlachtfest ein. Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. An alle Nicht-Fleischesser, keine Sorge, wir haben auch an euch gedacht. Wir haben vegetarische Tiere gezüchtet. Die bestehen aus Gemüse, aber sie leben und fühlen genauso wie echte Tiere. Und ihr Blut besteht aus roter Grütze. Das ist doch witzig. Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch. Fresh, fresh, fresh. Mein Slum, mein müllverseuchtes Slum. Mein Slum, mein Slum, mein müllverseuchtes Slum.